Erster König Hiskia sandte Boten an ganz Israel und Juda. Er schrieb auch Briefe an Ephraim und Manasse. Sie sollten zum Tempel Jahwes in Jerusalem kommen. Dort sollten sie Jahwe, dem Gott Israels, das Passafest feiern. Zweiter der König, seine Führer und das ganze Volk in Jerusalem beschlossen. Sie wollten das Passafest im zweiten Monat feiern. Dritter, sie konnten es vorher nicht feiern. Es gab nicht genug Priester, die sich gereinigt hatten. Auch das Volk war noch nicht in Jerusalem versammelt. Vierter, der König und das ganze Volk fanden diesen Plan gut. Fünfter, sie beschlossen, es in ganz Israel zu verkünden. Von Beerseba bis denn sollten alle nach Jerusalem kommen. Dort sollten sie Jahwe, dem Gott Israels, das Passafest feiern. Sie hatten es vorher nicht richtig gefeiert. Sechste, Boten gingen mit Briefen des Königs durch Israel und Juda. Sie sagten im Namen des Königs, ihr Israeliten, kehrt um zu Jahwe. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Dann wird er sich den Menschen zuwenden, die von den Königen Assyriens übrig blieben. Siebter, seid nicht wie eure Väter und eure Brüder. Sie waren Jahwe, dem Gott ihrer Väter, untreu. Darum hat er sie bestraft, wie ihr es seht. Achter, seid nicht stur wie eure Väter. Dient Jahwe und kommt zu seinem Tempel. Er hat ihn für immer geweiht. Dient Jahwe, eurem Gott. Dann wird sein großer Zorn von euch weichen. Neunter, wenn ihr zu Jahwe zurückkehrt, werden eure Brüder und Söhne Gnade finden. Die Menschen, die sie gefangen nahmen, werden Mitleid haben. Dann können sie in dieses Land zurückkehren. Jahwe, euer Gott, ist gnädig und barmherzig. Er wird euch nicht verlassen, wenn ihr zu ihm zurückkehrt. Zehnter, die Boten gingen von Stadt zu Stadt durch Ephraim und Manasse bis nach Sebulon. Aber viele Menschen lachten und spotteten über sie. Elfter, doch einige Menschen aus Asser, Manasse und Sebulon waren demütig. Sie kamen nach Jerusalem. Zwölfter, Gott half auch den Menschen in Juda. Er gab ihnen den Wunsch, dem Befehl zu folgen. Das war der Befehl des Königs und seiner Führer, nach Jahwes Wort. 13. So versammelte sich eine große Menge Volk in Jerusalem. Sie wollten das Fest der ungesäuerten Brote im zweiten Monat feiern. Es war eine sehr große Versammlung. 14. Zuerst entfernten sie die Altäre in Jerusalem. Sie entfernten auch alle Räucheraltäre. Sie warfen sie in den Kidronbach. 15. Am 14. Tag des zweiten Monats schlachteten sie das Passa. Die Priester und Leviten schämten sich. Sie reinigten sich und brachten Brandopfer zum Tempel Jahwes. 16. Sie standen an ihren Plätzen, wie es das Gesetz Moses vorschrieb. Moses war ein Mann Gottes. Die Priester sprengten das Blut. Sie hatten es von den Leviten bekommen. 17. Viele Menschen in der Versammlung waren nicht rein. Darum schlachteten die Leviten die Passalämmer. Sie taten es für jeden, der nicht rein war. So konnten die Lämmer Jahwe geweiht werden. 18. Viele Menschen aus Ephraim, Manasse, Issachar und Sebulon waren nicht rein. Sie aßen das Passa nicht nach den Regeln. Aber Hiskia betete für sie und sagte: 19. Jahwe ist gut. Er soll jedem vergeben, der Gott sucht. Er soll Jahwe, den Gott seiner Väter, suchen. Auch wenn er nicht die nötige Reinheit für den Tempel hat. 20. Jahwe hörte Hiskia zu. Er ließ das Volk gesund bleiben. 21. Die Israeliten in Jerusalem feierten das Fest der ungesäuerten Brote. Sie feierten 7 Tage lang mit großer Freude. Jeden Tag lobten die Leviten und Priester Jahwe mit aller Kraft. 22. Hiskia sprach freundlich zu allen Leviten. Sie hatten gute Einsicht für den Dienst Jahwes. Sie aßen 7 Tage lang die Festopfer. Sie schlachteten Friedensopfer und lobten Jahwe, den Gott ihrer Väter. 23. Die ganze Versammlung beschloss, noch weitere 7 Tage zu feiern. So feierten sie 7 Tage lang ein Freudenfest. 24. König Hiskia von Juda gab der Versammlung 1000 Stiere und 7000 Schafe. Die Führer gaben auch 1000 Stiere und 10.000 Schafe. Viele Priester reinigten sich. 25. Alle freuten sich, die Menschen aus Juda, die Priester und die Leviten. Auch die Israeliten, die gekommen waren, und die Fremden freuten sich. Das waren Fremde aus Israel oder solche, die in Juda lebten. 26. Es gab große Freude in Jerusalem. So etwas war in Jerusalem seit König Salomo nicht mehr geschehen. Salomo war der Sohn Davids und König von Israel. 27. Die Priester und Leviten standen auf und segneten das Volk. Gott hörte ihr Rufen. Ihr Gebet kam bis zu seinem heiligen Wohnsitz, zum Himmel.